erwäge doch, Kind Gottes, die so große Liebe, da Jesus sich mit seinem Blute dir verschriebe, womit er dich zum Kriege wider Satans Heer und wider Welt und Sünde geworben hat. Gib nicht in deiner Seele dem Satan und den Lastern statt. Lass nicht dein Herz den Himmel Gottes auf der Erden zur Wüste werden. Bereue deine Schuld mit Schmerz, dass Christi Geist mit dir sich fest verbinde. Dass Christi Geist mit dir sich fest verbinde. Mit dir sich fest verbinde. Sich fest verbinde.